Kapitel 3. Guten Tag, Privatdetektiv Patrick Reich. Was kann ich für Sie tun? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist also so, meine Frau verhält sich seit einigen Wochen sehr merkwürdig. Könnten Sie vielleicht... Patrick Reich unterbricht das Gespräch. Sagen Sie bitte zuerst Ihren Namen, dann... Weiter kommt er nicht. Der Anrufer hat aufgelegt. So etwas geschieht öfter. Der Anrufer hat plötzlich nicht mehr den Mut zu sagen, um was es sich handelt. Patrick hat den ganzen Vormittag telefoniert. Die Routine des Alltags hat ihn wieder. Der wunderbare Urlaub mit Constanze auf Mallorca liegt erst wenige Tage zurück. Guten Tag, Privatdetektiv Patrick Reich. Was kann ich für Sie tun? Hier Steuerbüro Lenhardt. Wir benötigen noch Unterlagen für die Steuererklärung. Es handelt sich... Augenblick bitte, ich habe einen Anruf auf der anderen Leitung. Guten Tag, Patrick Reich. Das darf doch nicht wahr sein. Ich bin es, Constanze. Hast du meine Stimme nicht erkannt? Entschuldige, Constanze. Seit der Rückkehr aus dem Urlaub geht alles drunter und drüber. Merkwürdige Anrufe, der Steuerberater. Ich rufe später zurück. Küsschen. Ich dich auch. Patrick verspricht dem Steuerberater, die fehlenden Unterlagen im Laufe der Woche vorbeizubringen. Patrick schaut aus dem Fenster. Von seinem Büro aus hat er einen herrlichen Blick über die Dokumente der Stadt Kassel. Das Büro spiegelt die Person des Detektivs wider. Einfach und praktisch, mit einer persönlichen Note. Ein Poster mit Max und Moritz in Übergröße. Patrick nimmt eine Zigarette. Er steckt sie in den Mund. Er sieht auf seinem Schreibtisch das Foto von Constanze. Sie hat ihrem Freund das Rauchen verboten. Einen Augenblick kämpft Patrick mit sich. Er legt die Zigarette zurück. Guten Tag. Bin ich mit dem Anmeldungsbüro der Volkshochschule Region Kassel verbunden? Ja. Was können wir für Sie tun? Ich möchte mit meiner Freundin an einem Spanischkurs für Anfänger teilnehmen. Welcher Tag und welche Zeit kommt für Sie in Frage? Möchten Sie an einem Kurs am Wochenende oder an einem Intensivkurs teilnehmen? Am liebsten wäre uns ein Kurs am Donnerstagabend. Augenblick bitte, ich sehe im Computer nach. Passt Ihnen der Donnerstagabend von 20 Uhr bis 21.30 Uhr? Perfekt. Ist telefonische Anmeldung möglich? Selbstverständlich. Mit wem habe ich gesprochen? Fragt Patrick Reich. Holger Horchheim, Programmbereichsleiter Sprachen. Kurz darauf ruft Patrick seine Freundin an. Hallo, Constanze. Ich habe uns eben für einen Spanischkurs angemeldet. Beginn nächste Woche Donnerstag. Treffen wir uns nachher beim Spanier? Gerne. Tschüss.